أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen, und Segen und Frieden mit dem Propheten Allahs Muhammad und mit seiner Familie und seinen Gefährten allesamt. Ich hatte vor einiger Zeit, das muss jetzt circa 2 Monate her sein, schon einmal an dieser Stelle über die 10 großen Zeichen gesprochen. Heute setze ich an dieser Stelle ein und werde mit Allahs Erlaubnis und Hilfe etwas über den jüngsten Tag im engeren Sinne sagen. Es ist ein schweres Thema, nicht so sehr, weil die Überlieferungen klar sind oder die Aussagen des Korans klar sind, sondern weil es an jeden von uns angeht. Das ist unser Tag auch. Es ist nicht eine Geschichte, es ist nicht etwas, was uns nichts angeht oder an uns vorbeigehen wird, sondern es ist ganz klipp und klar gesagt, dass ein jeder von uns zumindest einmal vor dem Throne Allahs stehen wird. Und es wird der Tag der Abrechnung sein. Es heißt, und das sei vorweggeschickt, es wird keinen einzigen Moment geben, an dem Allah jemals so gezürnt hat oder jemals wieder so zornig sein wird wie an diesem Tag. Es gibt keine Rettung vor seinem Zorn in diesem Moment. Alles, was an Unrecht getan wurde durch die Geschöpfe, wird an diesem Tage gerichtet. Darum heißt dieser Tag auch häufig der Gerichtstag. Letztendlich ist alles, was in dieser diesseitigen Welt geschieht, begeben mit einem Spiegelbild. Dieses Spiegelbild wird abgebildet in der jenseitigen Welt und zum Teil in der Zwischenwelt, der Barzakhwelt. Man sollte sich klar machen, auch dazu gibt es insbesondere durch den Mi'raj unseres Propheten Muhammad sehr viele Belege, dass jede Handlung, die wir tun, eine unmittelbare und eine mittelbare Folge hat. Jede Handlung, die wir tun, hat ein Spiegelbild in der Handlung von Engeln in der jenseitigen Welt innerhalb der 7 Himmel. Es gibt eine berühmte Überlieferung, wo es während des Mi'raj heißt, ich schicke das voraus, um die Bedeutung der Sache etwas anzukündigen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. mit Jibril a.s., mit dem Engel Gabriel, Friede sei mit ihm, an einer Gruppe von Engeln im 4. Himmel vorbeikommt und diese Engel pflanzen etwas ein. In der Überlieferung wird wirklich der Begriff Raras, also einpflanzen, ein Schößling einpflanzen, verwendet. Der Prophet s.a.w. fragt sich an Gabriel wendend, was tun Sie denn da? Gabriel sagt, ich weiß es auch nicht. Lass uns fragen. Sie begeben sich zu der Gruppe hin und einer der Engel sagt, jedes Mal, wenn ein bestimmter Mensch, und sie meinen in der Überlieferung eine konkrete Person, eine ganz konkrete Person, wenn diese Person im Diesseits auf Erden etwas Gutes tut, pflanzen wir etwas ein, auf das diese Person es im Jenseits, gewissermaßen im Paradies, wiederfinden möge. Nach einer Weile kommen sie wieder an der Engelgruppe vorbei, die sitzen aber da, die Hände im Schoß und sind untätig. Der Prophet s.a.w. erstaunt sich darüber und sie begeben sich wieder dorthin und der Engel sagt, jetzt gerade hat er aufgehört, Gutes zu tun. Jetzt gerade. Das heißt, es ist eine unmittelbare Verbindung über alle Himmel hinweg zwischen Diesseits und Jenseits. Das ist das eine. Das zweite, die Barzakhwelt, die Zwischenwelt, ist allgegenwärtig. Die Zwischenwelt ist die Welt zwischen dem eigentlichen Diesseits und dem eigentlichen Jenseits. Diese Welt wird vergehen, wenn der jüngste Tag anbricht. Wie verhält sich das? Die Barzakhwelt wird ausdrücklich gekennzeichnet. Es ist die Welt, in die Allah subhanahu wa ta'ala die Seele nimmt im Schlaf. Darum wird es auch der kleine Tod genannt. Aber es besteht eine gewisse Verbindung zwischen der Seele und dem Körper in dem Moment des Schlafes, wenn die Seele aus dem Körper herausgenommen wird. In diesem Moment befindet sich die Seele in einer Zwischenwelt mit eigenen Regeln, eigenem Gesetz. Sie befindet sich in einer Welt, in der die Seelen der Menschen, die Djinnwesen, die Engelwesen sich alle treffen. Darum heißt es auch, dass es eine Zwischenwelt ist. In diese Zwischenwelt gehört auch etwas, was man als Vorgeschmack von Paradies und Hölle bezeichnet. Al-Liyun und Sijin. Ungeachtet dessen, wo genau der Ort von Al-Liyun und Sijin ist, darüber gibt es Meinungsverschiedenheit der Gelehrten, ist es so, dass in dem Moment, wo die Seele den nächsten Tod erleidet, wo Allah nämlich die Seele aus dem Körper herausnimmt und nicht wieder zurückfügt, wie es in den entsprechenden Koranversen heißt, dass die Seele dann nach bestimmten Schritten, die wir jetzt nicht beschreiben, weil das mit unserem Thema im engeren Sinne nichts zu tun hat, dass die Seele dann in die Sphäre des Grabes kommt. Die Welt des Grabes ist eine ganz eigene Welt. Und es ist unabhängig davon, ob der irdische Körper besteht oder nicht. Auch wer verbrannt wurde, auch wer ertrunken ist im Meer und nie bestattet wurde, hat dieses besondere Grab irgendwo in der Barzachwelt. Und von dort aus nehmen bestimmte Engel, die Seelen, diejenigen, die Gutes getan haben und denen ihr Grab weit gemacht wurde und dicht gefüllt wurde, werden zu dem Ort namens El-Liyun gebracht. Dieser Ort El-Liyun ist ein Vorgeschmack des Paradieses. Noch kein Paradies, aber vergleichbar. Und bei den anderen, denen das Grab eng gemacht wird und mit Höllenfeuer gefüllt wird, die werden herausgebracht und in den Ort Sijin verschleppt. Das geschieht morgens und abends. So heißt es im Koran, sie werden an diesem Ort yu'araduna 'alayha bukratan wa 'ashiyya. Sie werden an diesem Ort gebracht des Morgens und des Abends. Und die Mufassirun sind der Auffassung, dass hiermit El-Liyun und Sijin genannt sind, die in anderen Stellen des Korans erwähnt werden. Das bedeutet, hier ist eine Verbindung, die zwischen Diesseits und Jenseits vermittelt. Und es ist durchaus so, dass manche Seelen eben nach menschlichem Maße Jahrtausende in diesem Zustand warten müssen. Alle warten, die Lebenden wie die Toten warten. Alle warten auf den Tag und auch die Engel warten. Es ist bekannt, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel erschaffen hat, einen der gewaltigsten überhaupt, der in der Nähe seines Thrones subhanahu wa ta'ala sich befindet, wie auch immer wir Nähe definieren. Und es ist klar gesagt, dass dieser Engel, der Engel Israfil, Friede sei mit ihm, zu nichts anderem erschaffen ist, als das Ende der Welt einzuläuten. Und dies tut er, indem er am Throne steht, ein gewaltiges Instrument namens Sur in den Händen hat. In der Überlieferung wird es verschieden beschrieben. Der Begriff Trompete passt nicht, Posaune eigentlich auch nicht. Es wird eher beschrieben wie ein gewaltiges Horn, vergleichbar einem Widerhorn, doch so gewaltig, dass es sich um Himmel und Erde herumwindet. Es ist also gewaltiger, als wir es uns vorstellen können. Es heißt, und Israfil hält Assur in der Nähe seines Mundes und blickt zum Thron, ewig auf stetig wartend, auf das ihm ein Zeichen gegeben ist, damit das Ende des Diesseits eingeläutet werden kann. Er wartet also. Und er wartet jetzt auch. Er ist in stetiger Erwartung. Er ist zu nichts anderem erschaffen, als zu warten, das Zeichen für die Zerstörung zu geben. Das ist seine einzige Aufgabe. Und er wartet auch jetzt. Genauso wie wir. Auch wenn uns das nicht so bewusst ist wie diesem Engel. Das ist die Ausgangssituation. Wenn die großen Zeichen gewesen sind und das letzte der großen Zeichen antritt, dann tritt der eigentliche jüngste Tag an. Ich hatte letztens auch schon gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl es heißt, sein Zorn wird am jüngsten Tag, am eigentlichen Tage des Gerichts, stärker sein als alles vorher oder nachher, eine Barmherzigkeit mit denen gehabt hat, die Iman, die Glauben haben. Sie sind nämlich vorher hinweggenommen worden. Es wird gesagt, bei einem bestimmten Punkt wird ein Dufthauch wie der Duft aus dem Dufthauch des Paradieses kommen und es wird niemanden geben, in dessen Herzen nicht ein Zarra, also ein winziges Körnchen, ein winziges Stäubchen von Iman ist, als dass er davon etwas wahrnimmt und stirbt. Das bedeutet, die größten Schrecken des eigentlichen jüngsten Tages werden die wahren Imanhabenden nicht erleben. Und so heißt es in der Überlieferung, لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس oder nach einer anderen Überlieferung أشرار الناس. So wird also der eigentliche jüngste Tag, der Tag, wo tatsächlich das Diesseits zerstört wird, nur über die allerübelsten der Menschen hereinbrechen. Denn es heißt, nachdem der Mahdi und Isa erschienen sind, werden die Menschen immer schlechter werden, sodass dann letztendlich die Mu'minin hinfortgenommen sind. Und man überlegt sich auch, was das bedeutet. Wenn es also überhaupt niemanden mehr gibt, der auch nur eine Spur von Iman hat, können nur noch die Schlechten übrig bleiben. Und sie werden immer schlechter werden, bis der eigentliche Tag anbricht. Und so ist es ein Zeichen der Gerechtigkeit Allahs, dass genau nur die Übelsten der Kinder Adams auch den größten der Schrecken aller Schöpfung erleben werden. Auch ein Zeichen der Gerechtigkeit. An diesen Punkten setze ich an. Es heißt, dass das letzte der große Zeichen sein wird, es wird ein Feuer entstehen, das sich aus der Gegend des Jemen heraus ausbreitet und die Menschen zu ihrem Versammlungsplatz hintreibt. So ist es überliefert. Damit ist gemeint, dass höchstwahrscheinlich, wallahu alam, eben in jener Gegend ein gewaltiges Feuer erscheinen wird. Es wird aber auch anderswo erscheinen und die Menschen an einem bestimmten Ort, die noch übrig sind, und Gott allein weiß, wie viel das sein werden, zusammentreibt. Dies wird ganz kurz vor dem eigentlichen jüngsten Tag sein. Dann geschehen verschiedene Dinge. Es heißt, in diesem Moment wird die Erde von großen Erdbeben erschüttert und die Berge werden zunichte, wie es im Koran heißt. Die Meere werden überfließen und es wird große Überschwemmungen geben. Und all das geschieht, was noch verschiedentlich an Ereignissen im Koran berichtet wird. Und alles, was die Menschen erkannten oder kannten, wird vergehen. Dann geschieht der erste Stoß in Assur. Es gibt verschiedene Überlieferungen zu dem Thema. Manche Überlieferungen sagen, dass es einen zweimaligen Stoß in Assur gibt. Manche Überlieferungen berichten von drei. Die von drei berichten, sagen, der erste Stoß in das Instrument Assur, was die gesamte Schöpfung erschüttert und die Kinder zu Weißhaarigen werden lässt vor Schreck, das ist nur zum Erschrecken, nur um die Furcht in die Schöpfung hineinzulegen. Dann kommt der nächste Stoß in Assur und alles, außer dem, was Allah will, wird sterben, im Himmel und auf Erden. Danach kommt der dritte Stoß. Und in diesem Moment gibt es keine Himmel mehr und gibt es auch keine Erde mehr, wie wir sie kennen, sondern nur eine gewaltige Ebene und eine Sonne darüber. Und dann wird sich der Thron Allahs herabsenken und es wird keinen Schatten geben, außer dem Schatten des Thrones Allahs. Das ist die erste der Voraussetzungen und eine der Überlieferungen. Die andere Überlieferung sagt, es wird nur zwei Stöße geben. Der erste zur Tötung von allem, was da ist, außer dem, was Allah will. Und das zweite zur Wiederauferweckung. Dazu gibt es einige wichtige Punkte. Das erste. Wie verhält es sich mit der Spaltung der Himmel und dem Herabkommen der Engel? Dies wird, wenn man die Überlieferung genau nimmt, de facto so sein, dass dies, wallahu alam, aber wie man die Überlieferung und wie man die Quellen aus dem Koran dazu nimmt, nach dem letzten Stoß sein wird. Nach dem letzten Stoß werden die Menschen auferweckt werden. Und sie werden sich in einem einzigen Moment, ohne Zeitverlust, auf einer gewaltigen Ebene wiederfinden. Das heißt, Ard ghayr al-Ard. Es ist also etwas wie eine Erde, aber es hat mit unserer Erde, die wir jetzt kennen, nichts zu tun. Eine gewaltige Ebene. Wenn man sich überlegt, dass eine Ebene beschrieben wird, die sämtliche Menschen, die jemals erschaffen wurden und jemals gelebt haben, versammelt, ist das jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Aber so wird es geschildert. Des Weiteren wird gesagt, dass die Erscheinungen, die wir sonst kennen, nicht bestehen. Danach heißt es, werden sich die Himmel spalten. Es heißt im Koran so, als ob ein Pergament zusammengerollt und zur Seite gerollt wird. Danach kommen die Engel in Reihen herab. In der Surat al-Qadr wird berichtet, dass ein Wesen namens Ruh, in diesem Falle gehen die meisten alten Mufassirin von einer Engelart aus, herabkommt, zusammen mit den Malaika. Nach manchen Überlieferungen ist es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen besonderen Engel erschaffen hat, der gewaltiger ist an Schöpfung als alle anderen Engel zusammen, sodass auf der einen Seite er kommt und auf der anderen Seite sämtliche Engel, die jemals erschaffen wurden, gleichzeitig herabkommen. Wallahu alam, wie es sein wird, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala allein. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen bei den Mufassirin. Jedenfalls kommen die Engel und besetzen das Gebiet und die Himmel. Die Menschen selber sind versammelt. Die Menschen werden auch umgeben von Engeln. Es gibt Wärterengel, es gibt Strafengel, es gibt Schreiberengel. Sie alle nehmen nach und nach Gestalt an. Danach senkt sich der Thron Allahs selbst herab. Der Thron Allahs selber ist gewaltig. Es wird gesagt, und daran kann man die Gewaltigkeit der Sache abschätzen, da der Thron Allahs erschaffen ist, ist es zulässig, von einem Ort zu sprechen. Im Gegensatz zum Wesen Allahs, aber von dem Thron kann man schon sprechen. Man sagt, das ist die Meinung fast aller Mufassirin, weil es heißt, wasya kursiyuhu as-samawati wal-ard, der Kursi, das heißt, das ist eine Art Unterthron der meisten Kommentatoren, auf dem der eigentliche Thron Allahs ruht, allein der ist schon so gewaltig, dass er Himmel und Erde umfasst. Der Thron ist noch gewaltiger. Der senkt sich herab, aber er wird nicht die ganze Ebene bedecken, trotzdem nicht. Trotz dieser Gewaltigkeit nicht. Es wird gesagt, die meisten Menschen werden in diesem Schatten, dem Schatten des Thrones Allahs, der der einzige Schatten sein wird, der am jüngsten Tag bestehen wird, nicht Platz finden. Sie dürfen nicht. Die meisten Menschen bekommen ihre erste Strafe dadurch und ihre erste Prüfung, dass sie nicht die Erlaubnis haben, dort zu sein. Dazu komme ich etwas später. Es wird gesagt, in diesem Moment vergehen auch die anderen Dinge. Naturgemäß vergehen in diesem Moment alle Dinge, die zwischen Himmel und Erde liegen und auch die Himmel selber. Das bedeutet, in diesem Moment gibt es in unserem Sinne keine Himmel mehr. Es gibt auch keinen Diesseits mehr. Daher bekommt es auch eine Logik, das ist im Sinne der islamischen Kosmologie wichtig, womit sich die meisten Leute heute nicht beschäftigen, schreiblicherweise, dass naturgemäß Paradies und Hölle gewissermaßen außerhalb dieses Systems sich befinden. Dies wird dadurch beschrieben, dass es Engel gibt, die die Hölle heranziehen und dass das Paradies auch herangeführt wird. So, als ob sie jenseits dieser Ebene existierten, weil nämlich alles um sie herum schon vergangen ist. Dadurch erkennen die Menschen aber Paradies und Hölle auch direkt mit ihrem Auge, wie gewaltige Gebilde, die man in ihrer Größe nicht genau beschreiben kann. Gehen wir etwas enger darauf ein. Es heißt, wenn die Menschen wieder hervorgebracht werden, werden sie mit einem Körper wieder vermählt. Dieser Körper wird von einer Form sein, der erschaffen ist. Es ist etwas Neuerschaffenes. Ob es genauso ist wie unser jetziger Körper, können wir nicht sagen. Höchstwahrscheinlich aber nicht. Wallahu a'lam, dazu gibt es Meinungsverschiedenheiten bei dem Mufassirin. Letztendlich ist es aber so, dass alle Menschen ohne jegliche Kleidung, also völlig nackt, hervorgebracht sind. Niemand wird ein Kleidungsstück tragen. Darüber gibt es Einigkeit. Aisha radhiallahu anha fragte dazu den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil sie erstaunt darüber war und fragte, O Gesandter Gottes, wird es nicht so sein, dass die einen zu dem anderen hinblicken? Oder nach einer anderen Überlieferung, wird es nicht so sein, dass die Männer auf die Frauen blicken und umgekehrt? Was ja naheliegend wäre. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, O Aisha, die Sache ist zu gewaltig, als dass irgendjemand zu seinem Nächsten hinblicken wird. Alle Blicke, heißt es, werden sich nur zum Thron hinwenden. Und so ist es, denn es heißt, illa rabbiha nazira. In diesem Fall heißt das nazira, blicken, übrigens nicht sehen. Nazara bedeutet hier den Blick werfen, nicht aber erkennen. Ra'a ist erkennen, nazara hinblicken. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Das bedeutet, sie blicken dorthin. Was sie sehen, ist etwas anderes. Das ist ein Thema, wozu wir später noch kommen. Wenn alle Menschen auf diese Weise versammelt sind, ist gewissermaßen alles bereit für den letzten Akt der Schöpfung. Und das heißt, es wird ein Engel erscheinen. Dieser Engel hat die Aufgabe, Ausrufer zu sein. Und das heißt, dieser rufende Engel, Al-Malak Al-Munadi, wird erscheinen und nach und nach alle Seelen, respektive diese neu erschaffenen Menschen, heranrufen. Und es erschallt der Ruf, erhebt euch für euren Herrn. Alle müssen stehen. In dem Fall ist es nicht anders möglich, als dass man steht. Die Menschen müssen warten. Sie warten zunächst, noch bevor der eigentliche Gerichtstag anbricht. Denn es heißt, die Zeit ist in der Hand Allahs und alle Zeit vergeht. Die Zeit, die vergeht, allein für eine einzige Abrechnung, ist nach unserem Maßstab unermesslich lang. Es gibt eine Überlieferung, die sagt, dass manche Menschen, nicht alle, aber manche, eine sehr lange Abrechnung haben, bis das nach unserem Maße 50.000 Jahre vergehen und sie ist immer noch nicht zu Ende. Und alle müssen warten. Und warten und warten. Allah hat eine Sonne, eine besondere Sonne, die wahrscheinlich auch nicht wie unsere ist, erschaffen, die über diesem Platz sein wird. Sie schickt ihre Strahlen herunter, bis der Schweiß immer höher steigt. Und das heißt, die Menschen sind dicht gedrängt. Manchen, und zwar je nachdem, wie sie gelebt haben, diesseits, steigt der Schweiß bis zu den Knöcheln, manche bis zu den Hüften, manche bis zum Mund, manche sogar noch darüber, bis er wie Zaumzeug ist. Aber die Qual wird nicht verringert. Nur sehr wenige werden im Schatten des Thrones Allahs bleiben können. Dazu, wie gesagt, später. Dies nennt man die Versammlung, Al-Hashr. Die Versammlung ist das Eigentliche. So heißt es, an diesem Tag des Gerichts wird die Sonne so nah an die Ebene, also den Versammlungsort der Menschen, herangebracht, dass eine große Hitze entsteht. Und der Prophet ﷺ hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass manchen der Schweiß bis zum Mund stehen wird, indem er in den Überlieferungen, das wird ausdrücklich gesagt, auch die Hand bis auf die Höhe des Mundes erhob. Das wird aber individuell verschieden sein. An diesem Tag gibt es nichts Gemeinsames, sondern ein jeder bekommt das, was er erworben hat. Des Weiteren heißt es, nur 7 Arten von Menschen, das ist die Hauptüberlieferung, bekommen die Erlaubnis, in diesem Moment im Schatten des Thrones Allahs zu sein. Nur 7. Der gerechte Imam, also dass der korrekte Leiter einer muslimischen Gemeinschaft. Gemeint ist nicht unbedingt der Vorbeter, sondern jemand, der als Herrscher über die Menschen herrschte, im islamischen Sinne. Nur der die Gerechtigkeit dabei zeigte. Nur der darf im Schatten des Thrones Allahs sein. Das ist Nummer 1. Nummer 2 wird sein, ein junger Mensch, der im Gottesdienst aufwuchs und der sich also gottesdienstlich fromm verhielt und sich von Sünden fernhielt. Der also nicht erst gewartet hat, bis er alt war und als junger Mann gesündigt hat. Drittens, ein Mann, dessen Herz mit der Moschee verbunden ist. Der vierte wird sein, die vierte Gruppe besteht aus Menschen, und zwar jeweils immer zwei, die sich um Allahs und der Religion willen im Sinne der Brüderlichkeit entweder geliebt haben oder auch getrennt haben. Die werden ebenfalls die Erlaubnis bekommen. Die fünfte Gruppe besteht aus solchen. Das wird sein, dass ein Mann, der von einer schönen Frau, die von gutem Stand war, gesellschaftliches Ansehen hatte, gerufen wird, dass er mit ihr schlafen soll, und er wird sagen, ich fürchte Allah, und lässt davon ab. Auch ein solcher wird den Thron als Schatten nutzen dürfen. Die sechste Gruppe, das sind die Menschen, die im Verborgenen Spenden und Sadaqa gegeben haben im Diesseits. Und zwar so, dass die Rechte nicht weiß, was die Linke gegeben hat, die nicht darüber nachdenken und das nicht aufgerechnet haben wollen. Und siebtens, als letzte Gruppe, danach gibt es niemanden mehr, der das darf, ein Mensch, der Allahs gedenkt, wobei er sich von nichts anderem ablenken lässt und ohne einen Hintergedanken oder einen konkreten Zweck an Allah denkt und dabei weint. Auch der wird die Erlaubnis bekommen, im Schatten des Thrones Allahs zu sein. Alle anderen müssen stehen und schwitzen und warten. Ohne Ausnahme. Es wird den Menschen lang werden. Die Menschen werden Angst haben. Und die Menschen werden versuchen, irgendeine Fürsprache zu bekommen. Das wird umso stärker werden, als in diesem Moment Allah subhanahu wa ta'ala beschließt, die Menschen in Furcht zu versetzen. Mit der Hölle. Es heißt, in diesem Moment erkennen die Menschen etwas Dunkles, etwas Gewaltiges, was jenseits dieser Ebene sich bewegt. Und sie fragen, was ist das? Und sie hören von ferne ein Schreien und ein Brüllen und ein Toben. Das heißt, die Hölle wird herangebracht und sie ist gewaltig. 70.000 Engel müssen an einem jeden Seil oder einer Kette oder einem Greifring, es gibt verschiedene Überlieferungen, ziehen. Und es gibt 70.000 davon. Das benötigen sie, um dieses gewaltige Gebilde vorwärts zu schleppen. Es heißt, an jeder dieser Ringe ist so gewaltig, dass er mehr wiegt als alles Eisen und alles Metall des Diesseits. Sie ziehen es vorwärts und auf Befehl Allahs macht sich die Hölle los und stürzt brüllend auf die Menschen los, bis sie kurz vor dem Throne Allahs ist. Und dann erst wird eine Fürbitte von den Propheten eingelegt, aber die wird nicht angenommen, bis der Prophet Muhammad s.a.w. nach manchen Überlieferungen darum bittet, und dann wird die Hölle neben den Thron Allahs sich begeben. Danach wird das Paradies aufgefordert und es begibt sich heran und es heißt, das Paradies hat einen besonderen Geruch, der schon ausströmt, aber diejenigen, die es nicht erreichen werden, werden es trotzdem nicht riechen, obwohl es ein Geruch ist, der weiter reicht als alles andere. Es heißt, so weit, wie ein Mensch oder jemand anders 500 Jahre lang reisen müsste, doch die, die nicht aufrichtig waren, werden ihn trotzdem nicht wahrnehmen. Und das ist ein besonderes Zeichen. Der Tag des Gerichts ist bereits ein Tag der Wahrheit. Und das bedeutet, es gibt auch keine Unsicherheit mehr. Das heißt, wenn jemand schon im Grunde im Wissen Allahs verurteilt ist, kann er nichts mehr bekommen von den Wohltaten des Paradieses, obwohl nach seinem Zeitverständnis die Sache noch nicht entschieden ist. Aber bei Allah ist sie bereits entschieden, also kann er nicht. Danach wird den Menschen das Ganze unerträglich und sie bitten die anwesenden Propheten um Fürbitte. Jedoch ist es so, dass die Propheten es ablehnen werden. Zuerst begeben sie sich zu Adam, Friede sei mit ihm, und er wird sagen, am heutigen Tag ist Allah so zornig, wie er es an keinem anderen Tag zuvor oder danach sein wird. Ich habe mich damals im Paradies ihm widersetzt, als mir der Baum verwehrt wurde. Wie soll ich für euch Fürsprache einlegen? Geht zu einem anderen. Und sie fliehen zu einem Nächsten. Dann wenden sich die Menschen nach und nach an jeden einzelnen der Propheten. Unter ihnen werden genannt in der Überlieferung Ibrahim, Musa und Isa. Bei Isa wird nicht berichtet, dass er wegen einer Sünde oder eines Fehlers es ablehnt, sondern er lehnt es prinzipiell ab. Alle weisen ab und wollen diese Sache nicht übernehmen. Das geht dann so weiter, bis sie zu dem Gesandten Allahs Muhammad s.a.w. hinkommen und er wird sagen, ich bin dazu bereit. Das hat einen Grund. Ein jeder Prophet hat einen besonderen Wunsch frei. Oder sagen wir, es gibt eine besondere Bitte, ein besonderes Dua, was von ihm nicht abgelehnt wird. Das ist eine Besonderheit an Fadlullah, eine besondere Gabe, die Allah den Propheten gewährt. Und als im Rahmen des Mi'raj Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befragte, was soll dein Dua sein? Dann sagt er, ich möchte, dass mir gewährt wird, am jüngsten Tage Fürsprache einzulegen. Nur aus diesem Grunde wird es ihm erlaubt sein. Da aber die anderen Propheten eine andere Fürsprache oder ein anderes Dua hatten, was erfüllt wurde, können sie dieses Recht nicht fortnehmen. Und überhaupt ist in dem ganzen Bereich der Aqaid deutlich, dass ein jeder Prophet seine besondere Stellung hat, seine Besonderheit, sein besonderes Dua, seine Eigenarten, die er mit niemand anderem teilt. Insofern können die anderen Propheten dieses besondere Vorrecht nicht in Anspruch nehmen. Sie wissen davon und treten es nicht mit Füßen. Die anderen werden aufgefordert, Sujud zu machen. Sie müssen sich niederwerfen und sie sehen den Zorn Allahs. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam begibt sich zum Throne hin und preist Allah subhanahu wa ta'ala so lange im Sujud, bis Allah ihm erlaubt, sein Haupt wieder zu erheben. Es heißt in der Überlieferung, erhebe dein Haupt und bitte, so wird dir geantwortet und gegeben werden, was du erbittest. Bitte um Fürsprache und sie wird dir gewährt werden. Der Prophet jedoch bittet nicht um alle Menschen, sondern er sagt, O Herr, meine Umma, nicht die der anderen. Denn die Umma der anderen ist deren Angelegenheit. Daraus sagt Allah, betritt dieses Paradies, O Muhammad, und diejenigen deiner Umma, die nicht die Abrechnung ertragen müssen durch das Rechte der Paradiestore. Das ist eine besondere Aufforderung. Hier ist eine besondere Sache zu beachten. Dies ist, wenn man die anderen Überlieferungen zusammenzieht, nicht ein Hinweis, dass sie sofort das Paradies betreten, weil sie noch einen bestimmten anderen Ort und eine bestimmte andere Aufforderung haben. Die anderen Überlieferungen dazu lauten, dass es aus der Umma unseres Propheten Muhammad, aus unserer Umma, zu der wir inshallah auch gehören, nach der Abrechnung Allahs, dass es 70.000, nicht mehr und nicht weniger, geben wird, die das Paradies ohne Abrechnung betreten dürfen. Alle anderen werden eine Abrechnung haben, ob nun leicht oder schwer. Aber ganz ohne heißt es, werden nur 70.000 das Paradies betreten. Es gibt auch da die Möglichkeit, dass die Zahl 70.000 übertragen verstanden ist und das heißt nur viele. Es kann aber auch sein wortwörtlich, das weiß Allah selbst. Aber mehr als diese 70.000, das ist ganz fest gesagt, werden das Paradies nicht ohne irgendeine Art der Abrechnung betreten. Wenn diese 70.000 ihr Teil erreicht haben, ist Schluss. Mehr bekommen es ohne Abrechnung nicht. Dann kann es nur noch schwerer werden. Darum gehört es auch zu den überlieferten Duas, dass man um mehrere Dinge bittet. Unter anderem, ich erwähne das nach und nach bei der Erwähnung des Vortrags, dass man darum bittet, Allahumma, lass mich in das Paradies gelangen ohne Abrechnung. Oder lass mich unter denen sein, die im Schatten deines Thrones sind. Wenn man darum nicht bittet, bekommt man es nicht. Danach kommt die Abrechnung und das Stehen vor dem Throne Allahs. Danach werden die Seelen vorgerufen. Und zwar einzeln. Jeder einzelne Mensch wird von den Engeln genommen und vor den Thron Allahs gebracht. Es wird gerichtet. Als erstes treten die Schreiberengel hervor. Das ist bei den meisten Leuten noch bekannt. Es sind die Katabatul Kiram, die edlen Schreiberengel, die von rechts und von links hervortreten. Im Koran wird gesagt, wer aufrichtig war, bei dem tritt ein Engel von rechts heraus und gibt ihm das Buch in die Hand. Von rechts. Wer übel gelebt hat, bei dem tritt der Engel von links hervor, also der Schreiberengel, der die üblen Taten aufgeschrieben hat, und gibt ihm das Buch min wara al-wahri, von hinter seinem Rücken her. Das bedeutet, der Mensch weiß in diesem Moment schon, dass er verurteilt ist. Aber er kann die Rechnung nicht abkürzen. Trotzdem muss er alles durchmachen, was jetzt kommt. Er weiß es also schon. Es gibt kein Zurück. In diesem Moment weiß der Mensch zwar sein Schicksal, jedoch kann die Prüfung lange dauern. Es gibt verschiedene Überlieferungen, wie das im Einzelnen aussieht. Einige Dinge sind hier erwähnenswert. Das eine, die Schreiberengel entrollen die Schriften. Nach manchen Überlieferungen sind es Dinge, die ähnlich sind wie Schriftrollen. Es gibt sehr viele Berichte über die Einzelheiten. Es wird berichtet von einem Mann, der so viele üble Dinge getan hat, dass es die Rolle füllt. Und das heißt, der Schreibeengel entrollt die Rolle. Und sie entspannt sich in einem Augenblick vor dem Throne Allahs bis zum Horizont dieser gewaltigen Ebene. Und es wird gesagt, das sind deine Taten und sie sind schlecht. Und er kann das Ende der Rolle gar nicht erkennen. Und dann fragt er sich, was könnte mich denn vielleicht retten? Und dann heißt es, dann fällt ein kleines Zettelchen heraus, nur ein ganz kleines Zettelchen. Darauf steht dann die Shahada La ilaha illallah. Und es wird gesagt, nur darum wirst du Hoffnung auf Errettung haben. Aber es ist nur ein Zettel. Seine Rechnung dauert an, bis die ganze Rolle erfüllt ist. Und so heißt es im Koran. Und was ist denn mit diesem Buch? Ma li hazal kitabi, heißt es. Es gibt keine kleine Sünde und keine große, als dass sie nicht daran aufgezählt wäre. Es gibt nichts, was vergessen wird. Wie auch. Das ist nicht denkbar. Es wird berichtet von den Waagschalen der Gerechtigkeit. Dies ist ebenfalls eine ganz eigenartige Sache. Die Waagschalen der Gerechtigkeit werden von den meisten Mufassirin nicht übertragen, sondern konkret verstanden. In dem Sinne, wie zwei gewaltige Schalen, nach manchen sind es viele, nach manchen sind es aber nur zwei, die hinter dem Throne Allahs sind. Und alle Taten des Menschen nehmen jetzt Gestalt an. Das heißt, auch die abstrakten Dinge werden verkörperlicht in diesem Moment. Es heißt, dass jemand sieht, wie seine Taten Gestalt annehmen, hässlich oder nicht, und nehmen auf dieser Waagschale Platz. Und er sieht selbst, wie die Waagschalen sich nach links und nach rechts hin wenden. Die gute Waagschale wird von Allah mit Licht erfüllt, die dunkle mit Dunkelheit. Und er sieht, wie die Waagschale sich einmal so und einmal so wendet. Und bei manchen ist die Rechnung nicht klar. Bei manchen behält sich Allah es vor. Es ist nicht klar, wie die Waagschalen sich entscheiden. Und immer wieder treten Dinge hervor und verkörperlichen sich und werden seine Taten und nehmen auf den Waagschalen Platz. Und das kann lange dauern. Länger als 50.000 Jahre kann es dauern bei einem, dem einen oder dem anderen. Immer länger dauert es. Und so heißt es, diese Waagschalen sind gewaltig. Sie werden als die Mawazin al-Qist, die Waagschalen der Gerechtigkeit, beschrieben. Und sie sind nur für diesen besonderen Tag erschaffen. So heißt es, an dem Tag wird es übel sein, wenn jemand dem anderen, wenn er denn befragt wird von Allah, seine Sünden vergibt, auf das Sünden von seiner Waagschale hinweg verschwinden, aber es wird immer noch nicht reichen. Dann bleibt ihm eben nichts mehr übrig. Es heißt, das Erste, wonach der Mensch am jüngsten Tag gefragt wird, ist sein Gebet, ist sein Salat, also das rituelle Pflichtgebet. Ist es gut, steht es um ihn gut. Ist es schlecht, ist es übel. Es heißt, so mancher wird nicht viel von seinen Gebeten haben, weil er sie nicht aufrichtig verrichtete. Oder weil er Gebete unterließ. Es heißt, das ist mit ein Grund für die freiwilligen Gebete. Wenn jemand Pflichtgebete nicht ordentlich verrichtet hat, so ist es, als ob ihm etwas Notwendiges fehlt. Dann treten die freiwilligen Gebete verkörperlicht hinzu und versuchen, diese Lücke auszufüllen. Und wehe dem, bei dem es dann auch noch nicht reicht. Dann ist es übel. Auf der anderen Seite erscheinen aber die verschiedenen Gemeinschaften und versuchen sich, um diese zu scharen, die ihre Propheten gewesen sind. Und so heißt es, es gibt eine Besonderheit für die Gemeinschaft des Propheten Muhammad s.a.w., das nennt man Al-Haut. Wörtlich heißt das so etwas wie ein Teich. Es ist aber eher wie ein gewaltiges Becken. Es wird beschrieben, dass dieses Becken von ungeheuerlicher Ausdehnung sei, dass aber nur diese aus der Gemeinschaft des Propheten s.a.w., die sich dazu bekennen, davon trinken dürfen, für die bestimmt ist, dass sie später ins Paradies eingehen. Dies darum, weil sich dieser gewaltige Teich von dem Fluss Kauthar, einem der Paradiesflüsse, her speist. Und es ist klar, niemand darf von den Wohltaten des Paradieses kosten, der nicht letztendlich auch zu den Leuten des Paradieses gehören wird. So wird es einigen Leuten verwehrt sein, obwohl sie zur Gemeinde des Propheten Sallam ursprünglich gehörten, davon zu trinken. Denn, auch das sollte jedem klar sein, nur die Schahada zu sprechen, heißt nicht, dass man nicht doch für eine bestimmte Zeit in die geringste der Höllen gelangt. Der Prophet s.a.w. sagte deutlich, die Stellen, auf denen der Muslim sein Sujud macht, werden vom Höllenfeuer nicht berührt. Das bedeutet, und die Gelehrten sind sich einig, es ist durchaus möglich, dass jemand als Muslim gelebt hat, aber sündhaft. Und es wird ihm nicht alles verziehen. Und er wird in Vereinigung beider Überlieferungen für eine bestimmte Zeit in die Hölle gebracht. Er wird auch Höllenstrafen erleiden. Und als besonderes Zeichen werden die Stellen, auf denen er den Sujud verrichtete, so er denn ihn machte, nicht vom Höllenfeuer berührt, aber alles andere. Das heißt das. Und erst nach einer bestimmten Zeit, wenn Allah will, befreit er sie daraus. Es gibt verschiedene Überlieferungen über diese Sachen, auf die komme ich später noch. So Gott will. So heißt es, diejenigen, die von diesem besonderen Teich des Propheten Al-Haut etwas kosten dürfen, bekommen auch schon eine Besonderheit, die man später bei den beiden Paradiesflüssen, die an den Paradiestoren entspringen, auch sind. Nämlich, sie empfinden keinen Durst mehr. Es wird nämlich gesagt, das schicke ich bereits voraus, es gibt eine große Ebene vor den Eingängen zum Paradies, eine besondere Ebene. Und auf dieser Ebene entspringen zwei Bäume und zwei Flüsse. Diese zwei Flüsse haben eine Besonderheit. Sie sind nicht der Fluss Kauthar, aber etwas Ähnliches. Der eine Fluss bewirkt, dass wenn man aus ihm trinkt, man niemals mehr durstig ist. Und der zweite, dass niemals etwas Unreines mehr aus dem Körper heraustreten wird. Weil es nicht erlaubt ist, ins Paradies einzutreten mit irgendetwas Unreinem. Und weil es nichts Unreines im Paradies geben wird. Aus diesem Grunde werden die neu erschaffenen Körper gewissermaßen gereinigt. Aber nur bei denen, die eben für das Paradies bestimmt sind. Dieser Teich, Hut, ist ein Vorgeschmack, weil man dort zumindest schon keinen Durst mehr verspürt. Und dass die Bedrängnisse des jüngsten Tages, die während der Gerichtszeit sind, erleichtert werden. Man kann sich das so vorstellen, dass diejenigen, die der Prophet s.a.w. heranruft, und er ruft sie auch heran, dass sie an diesem Teich trinken dürfen, dass die vielleicht nicht im Schatten des Thrones Allahs sein dürfen, aber zumindest keinen Durst haben werden. Die anderen aber schon. Das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Bei manchen Menschen bestimmt Allah subhanahu wa ta'ala sofort, dass sie in die Hölle geworfen werden. Bei anderen wartet er damit. Alle jedoch, und das ist ohne eine einzige Ausnahme, müssen über die oberste der Höllen hinwegsteigen. Es gibt keine Ausnahme dazu. Man nennt das As-Sirat. Wörtlich heißt das nur der Weg. Nach bestimmten Überlieferungen wird es beschrieben wie ein hauchdünner Weg, der allerdings auch Widerhaken und Messer hat und viele Fallen. Und dieser Weg wird ganz unterschiedlich beschritten. Auf der einen Seite ist die Ebene des Gerichts. Die Menschen werden von den Engeln dorthin getrieben. Der Prophet Hasselam selber hat nun seine eigentliche Aufgabe, die er an diesem Tag noch hat, nämlich die Fürsprache. Es ist dem Propheten Hasselam erlaubt, Fürsprache zu machen über diejenigen, die dieser Prüfung des Weges anheimgestellt werden. Und das heißt, er wartet auf die, die herüberkommen, auf der anderen Seite von As-Sirat und macht fortwährend Dua und Fürbitte, damit die Menschen darüber gelangen können. Aber es werden nicht alle herüber gelangen. Es wird gesagt, diejenigen, die noch nicht sofort zur Höllenstrafe verurteilt wurden, die müssen jetzt über As-Sirat. Doch ihr Weg ist ganz unterschiedlich. Manche, heißt es, kommen herüber ohne irgendeine Bedrängnis, wie in einem Atemschlag, wie der Blitz, geraten sie herüber. Und andere müssen kriechen, sich an den Haken aufreißen, müssen sich herüberquälen, bis sie endlich auf der anderen Seite sind. Und manche werden von diesem Weg herunterfallen, manche herunterstürzen. Das heißt, dieser Sirat windet sich über die oberste und die geringste der Höllen. Und es wird keinen Menschen geben, der nicht zumindest einen Blick in die Hölle geworfen hat, bevor er ins Paradies kommt. Das ist nicht möglich. Und so wird man den Blick werfen auf die oberste der Höllen. Die oberste der Höllen, zu der genauen Beschreibung komme ich später, ist eben im engeren Sinne Jahannam. Und das heißt, würde ein Felsblock von dem Sirat herunterfallen, so würde er nach den meisten Überlieferungen mindestens 50, nach manchen Überlieferungen noch länger Jahre brauchen, bis er am Ende angekommen wäre, würden wir es mit menschlichen Maßstäben vergleichen. Und manche Menschen stürzen herab und müssen dann durch die Täler von Jahannam gehen und kommen daraus zunächst nicht heraus. Es gibt eine Überlieferung, die heißt, dass trotz allem, und da gibt es einen besonderen Namen für diese Leute, dass als letzte Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dass ein konkreter Grund vorläge, nach unserem Verständnis, sondern weil er sich das Recht vorbehält, barmherzig zu sein, wie er will, man heißt, eine Handvoll dieser Verurteilten, die schon im Höllental sind, herausgreift und doch noch auf die Ebene vor das Paradies versetzt. Aber das sind nicht viele. Diese heißen Al-Mutawwaqun, weil sie eine Art Brandmal bekommen am Hals. So als ob sie einen Halsring tragen. Das sind die Letzten, die freigelassen werden. Danach wird niemand freigelassen. Es wird Folgendes beschrieben. Alle Menschen werden gezwungen, über diesen Weg zu gehen. Dies ist sehr unterschiedlich. Und einige, die dort hinabstürzen, wie gesagt, bleiben dort. Die anderen haben vielleicht noch eine Chance, dass Allah sie in seiner Barmherzigkeit herausnimmt. Aber wie gesagt, sein Zorn ist gewaltig. Die Bestrafung, die schon während des Gerichtstages eintrifft, ist ebenfalls gewaltig. Dazu will ich einige Sachen erwähnen. Auch Dinge, die man sonst nicht erwartet. Man wird unter anderem, so heißt es in einem Hadith Qudsi, einen Menschen vorbringen und Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Menschen an. Auf eine Weise, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Es heißt, was bist du und was hast du getan? Und dann heißt es, dieser Mann sagt, wenn er gefragt wird, ich habe gelernt und habe das Wissen verbreitet und wollte damit Gutes tun. Und Allah sagt, du bist ein Lügner, kein Wirt. Du hast das nur getan, damit man sagt, du seist ein Gelehrter. Und damit befiehlt er, dass die Engel, die Strafengel ihn ergreifen und aus seinem Gesicht zum Höllenfeuer schleppen und sofort hineinwerfen. Und ein anderer kommt und bringt auch vor, ich habe nur Gutes ausgegeben, um etwas Gutes zu tun. Und Allah sagt selber, du lügst, du hast das nur getan, damit man von dir sagt, ein Wohltätiger. Und ihn erleidet dieselbe Strafe. Das heißt, die Tat selber, ohne aufrichtige Absicht, nützt nichts. Und nichts bleibt verborgen. Das geht so weit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten vorbringt. Und die Propheten selber sind ebenfalls erschrocken über den Zorn Allahs. Und danach wird gefragt, hat dir mein Engel Gabriel nicht etwas gesagt? Er behauptet, er hätte dir die Offenbarung gebracht, die du den Menschen bringen solltest. Und dann sagen die Propheten, das haben wir auch getan. Und dann kommen die Gemeinschaften von Ad, Samud und all die anderen Gemeinschaften, die ihre Propheten in Gesamtheit leugneten. Und die werden dann gefragt, ist er nicht zu euch gekommen, hat euch die Botschaft gebracht? Nein, niemals hat er uns etwas gesagt. Sie fürchten sich und sie versuchen zu lügen. Doch es heißt, vor mir, so heißt es im Koran, lügt niemand. Und darum wird befohlen, dass sie allesamt, ohne weitere Prüfung, ohne weitere Rechnung, so wie sie sind, als gesamtes Volk, als gesamte Gemeinschaft, in die Höllenstrafe gebracht werden, und zwar unmittelbar. Dann gibt es für sie keine individuelle Abrechnung, weil sie allesamt lügen. Oder zu lügen versuchen, aber die Lüge hat keinen Bestand. Es gibt einen besonderen Wall, eine Zwischenwölbung zwischen Paradies und Hölle. Es heißt, das liegt irgendwo zwischen den Paradiestoren und zwischen dem Sirat. Es ist überliefert, die Hölle hat 7 Tore, das Paradies 8. Das hat auch eine Besonderheit. Abgesehen von anderen Dingen, die man aus den Zahlen herausbringen kann, und es sind sehr viele Zahlen und Besonderheiten im Koran dazu erwähnt, wird gesagt, es soll ein Paradiestor mehr sein, weil letztendlich das Wort Allahs erfüllt sein soll, wie es auch im Hadith Qudsi genannt ist und auch im Koran sinngemäß genannt ist. Meine Barmherzigkeit besiegt meinen Zorn. Nur im Moment nicht. Aber darum wird gesagt, es gibt ein Paradiestor mehr, als es ein Höllentor gibt. Wallahu a'lam, es mag aber sein. Es wird gesagt, diejenigen Menschen, die mit der Barmherzigkeit Allahs diesen Weg überschritten haben und wie auch immer, nach Schwierigkeiten, nach Verwundungen, wie auch immer, aber sich in Sicherheit auf der jenseitigen Seite des Sirat gerettet haben, die müssen zunächst auf diesen Wall, das ist ein Trennbereich, der letztendlich zwischen Paradies und Hölle ist, bleiben. Hier kommt eine besondere Prüfung, bevor es weitergeht. Es ist nämlich so, niemandem ist erlaubt, auch wenn er selbst bis hierhin die Prüfung geschafft hat, das Paradies zu betreten, wenn nicht alle Streitigkeiten und Unsicherheiten, die zwischen ihnen im Diesseits bestanden, beseitigt sind. Es heißt, sodass zwei Leute, die sich wegen einer Angelegenheit im Diesseits gestritten haben, keine Erlaubnis bekommen, einzutreten, sondern es wird gesagt, von Allah subhanahu wa ta'ala, von seinem Thron her zu den Engeln, und es sind Wärterengel an den Toren des Paradieses, es wird gesagt, lasst sie nicht ein, bevor sie sich geeinigt und versöhnt haben. Denn es ist niemandem erlaubt, irgendeinen Groll oder eine Streitigkeit ins Paradies hineinzunehmen. Weder körperlich noch geistig darf Streit, Unsauberkeit oder irgendetwas, was Mangel hat, in das Paradies hinein. Und so wird auch mit einigen eben auch gewartet. Und erst dann erhalten sie die Erlaubnis, prinzipiell das Paradies zu betreten. Es gibt sehr viele Beschreibungen von Paradies und von Hölle. Ich beschränke mich nur auf einige wenige, denn das würde ohnehin den Zeitrahmen sprengen. Zunächst einmal, das Paradies wird meistens, insbesondere im Koran, Al-Jannah genannt. Jannah heißt im allgemeinen Sinne der Garten, hat aber auch die Nebenbedeutung das Verborgene. Denn das, was nicht offenkundig ist, ist verborgen. Und es gibt eine Nebenbedeutung von Jannah Yajinnu, verborgen sein. Jedenfalls wird es allgemein als ein Garten bezeichnet. Es wird im Plural auch verwendet, in dem Begriff Jannat oder auch Jannan. Und es gibt auch den Begriff Firdaus. Unabhängig davon, welchen Ursprungs das Wort Firdaus ist, hat unser Prophet Muhammad s.a.w. uns ausdrücklich ans Herz gelegt, nach Firdaus zu streben, weil er sagte, Firdaus ist der beste Teil des Paradieses. Es heißt, bei den Jannatu Adn, also den Gärten Adn, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wohlgemerkt jetzt übertragen verstanden, sie mit seiner eigenen Hand erschaffen hat, aber es wird in der Überlieferung hinzugesetzt, innerhalb der Jannatu Adn ist Jannatu Firdaus der allerbeste Teil. Es ist also die höchste Stufe des Paradieses. Und so heißt es in einer berühmten Überlieferung von dem Propheten Muhammad s.a.w., bittet um Jannatu Firdaus, denn es ist der beste Teil des Paradieses. Man soll also nicht um das Geringste bitten, sondern um das Beste. Ob man es bekommt, ist eine andere Sache. Aber wer um etwas nicht bittet, bekommt es nicht. Das wird ausdrücklich gesagt. Es heißt, schämt euch nicht, euren Herrn um etwas zu bitten. Denn es gibt niemanden, der ihn hindern könnte, es euch zu geben, wenn er es will. Wer aber um etwas nicht bittet, bekommt es nicht. Das ist ein ganz falscher Ansatz. Das ist im Grunde eine Vermenschlichung Allahs, dass der Mensch sich schämt, um etwas zu bitten. Denn der Prophet s.a.w. ist unser bestes Vorbild und er hat sich nicht geschämt. Wenn also der Prophet um das Allerbeste bittet, sollte man das auch tun, denn man wäre dumm, es nicht zu tun. Es wird gesagt, das Paradies hat 8 Tore von gewaltigen Ausmaßen. Eines davon ist genannt Ar-Rayyan und ist nur für die Fastenden bestimmt, prinzipiell. Ein weiteres ist denen der Muhammad s.a.w. vorbehalten, die nicht der Abrechnung unterworfen wurden. Aber es gibt auch andere Überlieferungen, die sagen, für bestimmte Dinge, die man tut, hat man das Recht, durch jedes der Tore einzutreten. Das kommt auf die jeweilige Handlung an. Es wird gesagt, am Eingang zum Paradies, es gibt Überlieferungen, die von 1 oder 2 Bäumen sprechen, aber die meisten sagen, am Eingang zum Paradies befindet sich ein gewaltiger Baum, an dessen Wurzeln 2 Quellen entspringen. Eine, um die in das Paradies eintreten sollen, zu tränken, und eine, um sie zu reinigen. Wer von der ersten Quelle trinkt, auf dessen Gesichtern erscheint der Glanz der Glückseligkeit, Nadratun Na'im, wie es im Koran heißt, das ist eine Spur dieser ersten Quelle. Und das bedeutet, dass sie keinen Durst mehr erleiden werden. Und es heißt, wenn sie sich dann mit dem Wasser der zweiten Quelle waschen und reinigen, wird ihr Körper von jeder Verunreinigung befreit, sei sie äußerlich oder innerlich. Und das auf ewig. Es heißt, wenn alle Streitigkeiten beseitigt sind, erst dann dürfen sie ins Paradies eintreten. Hier ist wichtig festzuhalten, dass auch für das Diesseits die Fuqaha vor einer Sache warnen. Sie warnen vor Haqqun Nas. Man unterscheidet zwischen Haqqullah und Haqqun Nas. Es wird gesagt, die reinen Gottesrechte, wie zum Beispiel das individuelle Gebet, die Dinge, woran kein Mensch einen Anteil hat, sind reines Gottesrecht. Wenn Allah will, verzeiht er die. Aber niemals wird das getan mit den Menschenrechten, den Rechten, die an den Menschen Anteil haben. Wer also zum Beispiel im Diesseits jemand anderem Besitz vorenthalten hat und es ihm wiedergeben müsste, aber nicht dafür Sorge trug, dass es geschah, dem wird es am jüngsten Tag eingefordert. Und sofern sein Schuldner es ihm nicht vergibt, kommt er vor dem Paradies nicht weiter. Das wird am jüngsten Tag nicht vergeben. Nicht einfach. Das vergibt Allah nicht. Sondern er überlässt es den Leuten, die das Recht haben. Das ist die Gerechtigkeit. Er sagt, das, was mein Recht ist, vergebe ich. Aber das regelt ihr unter euch. Es wird kein Recht verringert. Und so heißt es, und so gibt es eben kein Körnchen, was verloren geht. Und so heißt es dementsprechend auch in der Surat al-Zilzal, und wer auch nur im Maße eines Körnchens, einer Zarra, manche sagen, es ist wie der Sonnenstaub oder ein Staubkörnchen, Gutes getan hat, wird es sehen. Und wer im Maße eines solchen Körnchens Schlechtes getan hat, wird es sehen. Aber umgekehrt, wer im Maße eines solchen Körnchens eine Schuld auf sich geladen hat, wird diese Schuld nur abtragen können, wenn er sie entweder im Austausch von einer Schuld gegen die andere begleicht oder der eine dem anderen vergibt. Aber wie eben auch gesagt, es nützt demjenigen, der eigentlich ein Anrecht hat, nichts auf dieser Schuld zu bestehen, denn es heißt, solange du deinem Bruder diese Schuld auch nicht vergibst, kommst du auch nicht rein. Sie sind also durch dieses seltsame Maß an Haqqun Nas gebunden. Und sie können nicht rein, wenn sie einander nicht vergeben haben oder die Vergebung angenommen haben. Sie können nicht rein, denn wie sollten sie die Schuld begleichen? Es gibt hier kein Geld mehr. Es gibt hier keinen Besitz mehr. Sie können das, was aus dem Diesseits gekommen ist, hier eigentlich nicht lösen, außer durch Vergebung. Und so werden die Menschen an diesem Tage gezwungen, einander zu vergeben, und zwar darum, weil Allah ihnen bereits vergeben hat. Es wird des Weiteren gesagt, wenn dann die Menschen ins Paradies eintreten können, werden sie von den Torwärterengeln begrüßt, und als erstes begrüßt sie der befehlshabende Engel der Torwärter, der ist genannt als Redwan. Dieser Name ist überliefert. Dies ist der Aufseher über alle Paradiesengel, namens Redwan. Auf Deutsch würde man Redwan mit Zufriedenheit übersetzen können. Danach begrüßen die Aufgenommenen diejenigen Engel, die beauftragt sind, Wohltaten des Paradieses zu erweisen, dann die übrigen Engel. Denn es gibt eine Hierarchie bei den Engeln, die wird auch hier bei der Begrüßung eingehalten. Es gibt einige Besonderheiten des Paradieses. Grundsätzlich ist eines klar. Aus Koran und der authentischen Überlieferung der Sunna ist belegt, dass ein jeder Paradiesbewohner grundsätzlich im Paradies erhalten kann, was er wünscht. Es gibt keine Grenze. Es gibt natürlich Einzelbeschreibungen von Gärten, von Früchten, von anderen Dingen. So wird auch ganz klar gesagt, dass es dort auch Gärten und Früchte gibt. Und es wird gesagt, dass die Paradiesbewohner selber auch erstaunt darüber sein werden und sagen, das ist etwas, was ähnlich ist dem, womit wir früher versorgt wurden. Rizqna min qabl. Das ist ähnlich wie das, was wir als Rizq, als Versorgung schon vorher bekommen haben. Es wird nichts ganz Fremdes unbedingt sein. Aber es wird auch gesagt, dass ein jeder Paradiesbewohner erhalten kann, was er wünscht. Bis dass Allah SWT selbst die Paradiesbewohner auf eine Weise, die wir uns nicht vorstellen können, anspricht und sagt, ist noch irgendein Wunsch, der euch frei bleibt. Und sie werden in diesem Moment nichts anderes wünschen, als dass Allah SWT sich ihnen auf besondere Weise zeigt. Und das heißt, auf eine besondere Weise gibt es auch so etwas wie Tage, und das heißt, an jedem Freitag, so heißt es einfach in der Überlieferung, wir müssen das so hinnehmen, an einem jeden Freitag wird sich Allah SWT den Paradiesbewohnern zeigen. Aber das wird den Höllenbewohnern verwehrt sein. Es heißt auf der anderen Seite, dass es besondere Orte innerhalb des Paradieses gibt, und es gibt überhaupt Abstufungen. Man findet in vielen Tafsiren, beispielsweise im Tafsir al-Kabir, Mafatih al-Ulum, des gelehrten Fakhruddin al-Razi, einem der anerkannten Kommentare, den Hinweis, dass wenn man alle Überlieferungen zusammennimmt im Rahmen der Kosmologie, man auf ca. 100 Stufen des Paradieses kommt. Es gibt Überlieferungen, die sagen, das Paradies ist geordnet in Stufen, in verschiedene Höhen. Und zwischen einer jeden Stufe besteht eine Entfernung, die dem Maße von 200 Jahren entspricht, nach dem, was wir kennen. Mit der allerhöchsten Stufe eben Jannatul Firdaus. Es wird gesagt, nicht jeder, der ins Paradies kommt, darf irgendwo hin, sondern er hat einen besonderen Bereich des Paradieses. Je höher er im Range Allahs steht, umso höher wird sein Rang im Paradies sein. Es gibt auch Ränge im Paradies. Es wird auch gesagt, es gibt auch Familien im Paradies. Es gibt auch Eheleben im Paradies auf eine Art und Weise, die wir uns so auch nicht vorstellen können. Es wird auch von Kindern gesprochen. Es wird auch gesprochen davon, يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Und so wird er zu seiner Familie freudig zurückkehren. Und die Kommentatoren meinen nicht, dass dies auf der Ebene des Gerichts sein wird, denn dort ist der Moment für die wahre Freude zu früh. Sondern das wird aufs Paradies bezogen. Es wird gesagt, und das ist auch eine Besonderheit, dass es im Paradies die Hurun Ain, man übersetzt es meistens die Paradiesjungfrauen, geben wird. Im Koran wird ausdrücklich beschrieben, dass dies frauenähnliche Gestalten sind, oder eben das, was man als Paradiesjungfrauen beschreibt, in wunderschöner Gestalt, und dass sie zurückgehalten werden. Es heißt, lam yatmithunna qabl jinnum wala jan. Es gibt mehrere Ayat, die das beschreiben. Also es gibt kein Jinnwesen und kein insun wala jan. Es gibt kein Menschenwesen und kein Jinnwesen, was sich vorher berührt hat. Sie sind zurückgehalten. Viele haben gefragt, auch schon in alter Zeit, wie ist denn das Verhältnis von Männern und Frauen im Paradies, und warum gibt es überhaupt die Paradiesjungfrauen? Da wird gesagt, dies aus einem bestimmten Grunde, und das wissen die meisten Männer heute auch nicht. Nämlich darum, diejenigen Frauen, die ins Paradies kommen, erhalten einen höheren Lohn als alles, was man sich vorstellen kann. Und das heißt, sämtliche männliche Paradiesbewohner werden sich darum streiten, diejenigen Frauen, die ins Paradies kommen und nicht ihre Ehemänner wieder treffen, mit denen sie wieder vereinigt werden möchten, wohlgemerkt, dass die Paradiesbewohner, die männlichen, sich um sie fast streiten werden. Und aus diesem Grunde wird gesagt, weil Allah diese Frauen in einen Zustand versetzt, der schöner ist als selbst 5.000 oder 50.000 Hurun Ayn. Dennoch wird gesagt, dass ein Ausgleich stattfindet. Ein jeder bekommt, was er möchte. Es gab auch Fragen, die liegen hier auch durchaus nah. Wenn man, inshallah, überhaupt das Paradies erreicht, und so Gott will, werden wir dazu gehören. Dass, wenn man zum Beispiel den Fall hat, dass ein Mensch mit mehreren anderen Menschen verheiratet war, zum Beispiel eine Frau mit mehreren Männern, der eine ist zum Beispiel gestorben, oder es gab eine Scheidung oder ähnliches, und sie sind alle als Muslime gestorben und kommen ins Paradies. Oder wenn ein Mann zum Beispiel im Laufe seines Lebens mehr als vier Frauen geheiratet hat, oder irgendwelche Dinge dieser Art. Es wird gesagt, dass dann diejenigen, die nicht gleichzeitig zusammenkommen können, ein Wahlrecht haben. Sie können sich auswählen, mit wem sie im Paradies zusammen sein wollen. Aber das sind Dinge, die eigentlich über unser Verstand hinübergehen. Es wird gesagt, ganz klipp und klar, dass es besondere Orte gibt. Sie werden im Koran Paläste und Schlösser genannt. Auch in der Sunna wird das ausdrücklich erwähnt. Es gibt Besonderheiten, besondere Ehrenplätze. Man nennt sie im Koran Al-Ara'ik. Singular ist Arika, das wird aber im Koran so nicht erwähnt. Der Plural ist Ara'ik. Wo zum Beispiel in der Beschreibung der Paradiesbewohner gesagt wird, und sie werden sich auf den Ehrenplätzen einander anblicken. Yamdurun. Aber das sind besondere Orte, thronähnlich, wallahu a'lam, wie das aussehen wird. Eine besondere Rolle werden aber einnehmen die Propheten und Gesandten Allahs, dann die Märtyrer, die und die um ihre Religion willen getötet worden sind, und diejenigen, die man als Siddiqun bezeichnet, manche bezeichnen sie auch als die Awliya, das sind die, die Allah besonders nahe stehen durch besondere Frömmigkeit. Die bekommen einen besonderen Ort in der Nähe des Thrones Allahs. Wie das immer aussehen wird, das weiß Allah SWT am besten. Es wird des Weiteren gesagt, die Paradiesbewohner nehmen Nahrung zu sich. Sie scheiden aber nichts aus. Es gibt keine Unreinheit im Paradies. Es werden auch Tiere erwähnt, speziell wird Vogelfleisch erwähnt. Lahmu tayrin mimma yashtahun wird gesagt. Es werden Früchte erwähnt. Und es gibt Dinge, die besonders sind, wie zum Beispiel, es wird überliefert, die Paradiesbewohner werden auch von Engeln bedient. Nach manchen Quellen, nach manchen wie gesagt, stehen einem jeden Paradiesbewohner nicht weniger als 80.000 Engel zur Bedienung zur Verfügung. Es wird gesagt, die Paradiesbewohner leben auch in Familien. Und es wird gesagt, im Paradies gibt es auch Flüsse und Quellen. Dazu wird besonders erwähnt der Fluss Kauthar, der als eine besondere Gabe des Propheten Muhammad s.a.w. beschrieben wird. Und es werden auch Quellen erwähnt, wie die Quelle Salsabil. Es gibt verschiedene Namen, die dort auftauchen. Sowie außergewöhnliche Gewässer, außergewöhnliche Bäume und ähnliches. Das ist die eine Seite. Die andere Seite jedoch ist nicht zu vergessen. Das ist die Seite der Hölle. Es heißt, die Hölle allgemein wird mit Jahannam bezeichnet. Aber es gibt extra Teile und extra Bezeichnungen. Genau wie das Paradies ist es eine ganze Welt für sich. Es ist eine ganz eigene Welt für sich mit eigenen Regeln und eigenen Formen. So heißt es, dies ist eine Welt, die nur und ausschließlich zur Qual und Bestrafung erschaffen wurde. Und die Engel, die darin sind, sind auch nur erschaffen als Fitna und als Ort, als Instrument der Qual. Sie werden als Az-Zabaniya im Koran bezeichnet, zumindest die Hauptengel davon, und ihre Zahl ist bekannt, sie sind 19. Ihr Oberhaupt ist Malik. Der Name wird im Koran erwähnt, weil diejenigen, die zur Hölle verurteilt sind, den Malik anflehen: O Malik, sage doch deinen Herrn, dass er mit uns Schluss machen möge. Und dann sagt Malik, ihr müsst hier bleiben. Er lässt sie nicht hinaus. Es heißt, die Hölle hat 7 Tore und eine jede davon ist für eine verurteilte besondere Gruppe von verurteilten Seelen bestimmt. Und jedes Tor führt zu einem bestimmten Teil der Gesamthölle. Es gibt 7 Stufen und wir bitten darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf uns vor der Hölle bewahren möge. Das erste ist das Feuer von Jahannam, Naru Jahannam. Dies ist die oberste Stufe der Hölle und je tiefer es geht, umso schlimmer ist es. Naru Jahannam ist nämlich das, worüber sich der Weg spannt. Darunter kommt der Ort, den man Lazza, die lodernde bezeichnet. Danach kommt die dritte Hölle, Al-Hutama, danach Sa'ir, danach der Ort Saqar, danach der Ort, den man Jahim bezeichnet, danach der Ort, den man Hawiya bezeichnet. Diese siebte Stufe ist die schlimmste und allerniedrigste und furchtbarste. Diese ist bestimmt für die Heuchler. Alle haben eine Besonderheit, die ich auch erwähne. Es heißt, dass an einem bestimmten Punkt, genau wie übrigens bei den Verurteilten, Allah Dingen Sprache verleihen wird, die normalerweise nicht sprechen können. Es heißt zum Beispiel, wenn einige der später Verurteilten vor ihm stehen, so werden sie aufgefordert, zu sagen, was sie getan haben. Aber sie können nicht sprechen. Und in dem Moment verleiht Allah SWT, so wird es im Koran ausdrücklich genannt, ihre Haut und ihren Körper, die dann Sprache. Sodass der Verurteilte, wenn die Sache schon entschieden ist, sagt, wie könnt ihr denn sprechen, wo euch das doch gar nicht verliehen war? Und dann sagen die Körperglieder, Allah ist es, der allen Dingen Sprache verleiht. Es bleibt nichts verborgen, sodass die Hand selbst sagt, er tat mit mir das und das. Nichts bleibt verborgen. Es heißt also in diesem Sinne, dass tatsächlich auch die Hölle eine Art von Nacken oder Gestalt annimmt, dass sie Augen und Ohren und Zunge hätte und dass dieser Teil des Feuers auch spricht. Und das geschieht kurz nachdem Allah SWT in seinem gewaltigen Zorn das gesamte Diesseits und Jenseits umfasst und sagt, ich bin der Herrscher, Malik. Wo sind die Herrscher der Erde? Einer Muluk al-Ard, heißt es. Und dann sagt die Hölle selbst, ich bin beauftragt, jeden Gewaltherrscher aufzunehmen und jeden, der mit Allah gemeinsam eine Gottheit angerufen hat und jeden, der Abbilder, der Götzenbilder verfertigt hat. Das ruft sie aus. Außerdem ist es so, dass wenn die ersten der Verurteilten in ihr sind und die Menge ist gewaltiger als die, die ins Paradies kommt. Das wird auch gesagt. Die Anzahl derer, die in die Hölle kommen, ist größer als die, die ins Paradies kommen. Dass Allah selber die Hölle fragt. Denn die Hölle fragt, gibt es nicht noch mehr? Sie ist unersättlich und verzehrt alles. Es heißt, die Hölle ist etwas, wo die Seelen und wo auch Steine und andere Dinge als Nahrung vergehen. Das Höllenfeuer wird auch über das Höllenfeuer wird auch etwas berichtet. Es heißt, die zur Hölle Verurteilten werden nämlich in Gruppen hineingestoßen, nicht einzeln. Und in der Hölle werden sie dann einzeln gequält. Manche durch Schläge, manche durch ein besonderes Vergehen im Feuer. Das heißt zum Beispiel, dass bei manchen Menschen der ganze Körper durch das besondere Höllenfeuer, das nicht ist wie unser Feuer, vernichtet wird und danach erschafft es Allah wieder neu und die ganze Qual beginnt wieder von vorne. Es heißt, Khaliduna fiha abada, auf ewig darin verweilend, außer dem, was Allah will. Es wird auch von einigen Verurteilten versucht werden, aus dem Feuer zu entgehen, aber es gibt besondere Strafengel, die nichts weiter zu tun haben, als jeden Fluchtversuch zu verhindern. Es wird im Koran berichtet, dass die Verurteilten der Hölle über einen Trennwall hinweg, wahrscheinlich in dem Moment, wo einige noch nicht ins Paradies eingetreten sind, wallahu alam, das ist in der Surat al-Araf, die Paradiesbewohner bitten, dass sie etwas von dem, was Allah als Ni'ma gegeben hat, ihnen zukommen lassen mögen, wie Wasser und ähnliches. Jedoch ruft dann ein Rufer, das ist euch verwehrt. Sie bekommen es nicht. Wichtig ist, was geschieht denn mit dem Iblis, la'anatullah alayh, Gott verfluche ihn. Demjenigen, der sich, bevor all dies geschah, nämlich während der Erschaffung Adams, Allah subhanahu wa ta'ala widersetzt hat. Iblis selber wird der stärksten und furchtbarsten Strafe ausgeliefert. Denn er ist ja in dieser Hinsicht schon verurteilt. Es heißt im Koran ausdrücklich, dass Allah ihn verurteilt hat, als Iblis sich weigerte, sich vor Adam niederzuwerfen. Es heißt, und die Engel insgesamt warfen sich vor Adam nieder. Darum, weil Allah es eben befahl. Nicht aber Iblis, aber wastakbara. Er hat sich widersetzt und war hochmütig. Es wird ausdrücklich überliefert, dass er einer der Djinn gewesen ist. Das wird auch ausdrücklich bestätigt, weil Iblis im Koran selber ausdrücklich sagt, خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ. Mich hast du aus Feuer erschaffen, ihn aber aus Lehm. Und es wird in einer anderen Überlieferung gesagt, Allah SWT hat die Engel aus Licht erschaffen, die Djinnwesen aus rauchlosem Feuer und Adam von dem, was euch bekannt ist. Also gemeint aus Ton, weil es und Lehm, wie es im Koran genannt ist. Bei dem Iblis ist es so, es gibt Überlieferungen, in denen interessanterweise es so ist, dass der Iblis bevor die letzten Verurteilten fortgebracht werden, sich unter den Verurteilten selbst erhebt und mit Erlaubnis Gottes eine Art Khutbah halten kann. Man nennt es auch Khutbah Iblis. Gemeint ist, er verspottet zum letzten Mal die Verurteilten und sagt, ihr alle, die ihr verurteilt seid, seid alle dumm, denn ich selber habe euch irregeführt und ich hatte keinerlei Gewalt über euch. Und nun müsst ihr nichts anderes teilen als das, was ich auch erleiden muss. Und das alles war sein Zweck. Denn es heißt im Koran selber, dass Iblis sagt, um dessen Willen, so spricht Iblis zu Allah in dieser Aya, um dessen Willen, wie du mich irregeführt hast, will ich sie heimsuchen. Und ich will ihn kommen, von vorne und von hinten und von rechts und von links und von allen Seiten her. Und du wirst die meisten undankbar finden. Und in einer anderen Aya heißt es, gib mir einen Aufschub bis zum Tag, wo sie auferweckt werden. Und dann sagt Allah, du hast diesen Aufschub. Dieser Aufschub endet aber jetzt. Und hier wird alles deutlich werden. Von dem Höllenfeuer ist auch einiges überliefert. Zum einen, und daran merkt man, dass es eine andere Welt ist, es wird überliefert, dass es schwarz ist, schwärzer als Teer. Es gibt ein solches Feuer im Diesseits nicht. Im Diesseits gibt es als heißestes Feuer, soweit ich mich aus dem Physikunterricht erinnere, ein Feuer, das keine Farbe mehr hat. Feuer, was eine bestimmte Stufe erreicht, wird rot. Danach wird es gelblich, danach bekommt es noch einen anderen Farbton und dann wird es farblos. Ein heißeres Feuer ist im Diesseits nicht bekannt. Dieses Feuer hat aber keine Farbe davon, sondern es ist anders. Es ist schwarz. Das ist eine Überlieferung, die man im Muwatta des Malik ibn Anas findet, wo es heißt, dass der Prophet seine Prophetengefährten fragt, was wisst ihr über die Farbe des Feuers? Und sie sagen, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Es sagt, meint ihr etwa, es sei rot? Nein, es ist schwarz, schwärzer als Teer. Die Hitze des Höllenfeuers, heißt es, ist 70 Mal stärker als die des stärksten Feuers, das wir im Diesseits kennen. Es heißt, diese Höllenwelt hat auch Orte. Sie hat Flusstäler, sie hat Flüsse, sie hat gewaltige Tiere. Auch das wird beschrieben. Es wird gesagt, einige dieser Wadis werden die sein, die man mit Wail und Rai beschreibt. Der Name Raiya im Akkusativ wird an einer Stelle im Koran erwähnt. Den Kommentatoren nach ist das eins der Wadis der Hölle. Über das Wort Wail gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Manche meinen, es heißt wortwörtlich eben nur übel dem oder wehe. Andere meinen, dass aber die Hölle selbst gemeint ist. Weil es heißt Wail lil ladina, also wehe denen die. Aber manchen heißt es, das Höllenteil Wail, meinen manche Kommentatoren, dass hier ein konkretes Höllenteil gemeint ist. Es heißt, die zur Hölle Verurteilten werden auch mit Ketten gefesselt. Es ist überliefert, dass dabei ein Teil der Kette durch den Mund der Verdammten hinein und durch ihr Hinterteil wieder hinausgeführt wird und sie mehrmals umwickelt werden damit. Es gibt verschiedene Überlieferungen zu den Einzelstrafen, die ich aber hier abkürze. Es gibt eine Besonderheit. Alles ist eine spiegelhafte Welt. Denn genauso wie es im Paradies Nahrung gibt, gibt es auch in der Hölle Nahrung, der man nicht entkommen kann. So wird erwähnt, die Nahrung der Höllenbewohner ist ekelhaft und schrecklich und von verschiedener Art. So gibt es einmal, und Allah möge uns vor der Hölle bewahren, gibt es die Früchte des Baumes Az-Zakum. Es wird beschrieben, dieser Baum wächst auf dem Grund der Hölle, die man Jahim nennt. Es wird gesagt, dieser Baum hat eigenartige Früchte. Sie gleichen den Köpfen der Teufelwesen. Und es wird gesagt, dieser Baum, er ist ein verfluchter Baum, nährt sich von dem Wasser der Hölle selbst. Auch die Hölle hat eine Art von Wasser. Diese Früchte sind äußerst bitter, ekelhaft und dornig. Und es heißt, das wird die Nahrung derer sein, die in diesem Höllental sich aufhalten müssen. Sie müssen also diese Nahrung zu sich nehmen, die ihnen aber keine Erquickung bereitet, sondern zusätzliche Qual und Feuer und Übel im Bauch bereitet, aber sie müssen diese Nahrung zu sich nehmen. Dann gibt es etwas, das man Rislin nennt. Darunter wird Eiter und Schweiß und Ähnliches verstanden, nach manchen ein Fluss, der nur daraus besteht. Dann gibt es Daria, das wird in der Surat al-Ghashiyah erwähnt. Es wird gesagt, dies sind besondere Dornengewächse, die zum einen bitter sind und die Kehle von innen her aufreißen. Es gibt verschiedene, manche sagen Getränke, aber es sind in unserem Sinne natürlich keine. Es ist das, was man als Al-Hamim bezeichnet. Dies ist ein sehr heißes Wasser, das im Magen angekommen als Besonderheit alles, was darin sich befindet, schmelzen lässt von der Hitze. Und es gibt andere üble Flüssigkeiten. sowie auch einen großen Fluss, der Rausa heißt. Dies ist einer der großen Höllenflüsse. Allen diesen Eigenarten ist es, allen diesen Dingen ist aber zu eigen, dass sie den Durst nicht löschen und den Hunger auch nicht stillen. Und so ist es, dass danach diese Aufteilung fest ist. Es gibt allerdings eine einzige Ausnahme, die man auch in der Überlieferung findet, und die zeigt, dass das Dua sogar noch in dieser Situation, der Situation des Gerichtes, in manchen Fällen ein Ergebnis haben kann. Auch wenn uns das seltsam erscheint. Aber es ist so, dass die Gerechtigkeit Allahs offensichtlich nicht vor dem Halt macht, was wir als diesseitige Logik beschreiben. Denn es wird gesagt, es wird einen Mann geben, den man zur Hölle verurteilt, und während die Engel ihn wegzerren, wehrt er sich dagegen. Und Allah selber gibt den Engeln Einhalt und fragt, warum wehrst du dich? Und er sagt, das, was ich getan habe, habe ich zwar getan, aber im Vertrauen darauf, dass du mir vergibst. Und ich bitte nur darum, dass du mich zum Äußersten des Paradieses gelangen lässt. Und darauf gestattet Allah das tatsächlich. Dann lässt man ihn an die Grenze, kurz vor das Paradies. Man lässt ihn noch nicht ein. Von hinten her erreicht ihn das Wehen des verästen Höllenwindes. Von vorne meint er schon etwas von dem Paradies zu erspähen. Und er bittet dann, kann es nicht sein, dass ich nicht doch die äußere Grenze erreiche und doch hinein darf? Und so bittet er immer wieder, bis er schließlich doch noch ins Paradies hineinkommt. Es gibt also einige, denen das durch Gottes Barmherzigkeit doch noch erlaubt wird. Aber das werden wohl nicht viele sein. In diesem Sinne möchte ich meinen Vortrag etwas zusammenfassen und auf verschiedene Dinge hinweisen. Eine der größten Gefahren ist, dass man den Tag der Abrechnung vergisst. Es gehört zum Leben im Diesseits, dass es eine Täuschung ist. Es heißt, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ. Das heißt, das diesseitige Existieren und Leben ist letztendlich nichts als eine Täuschung. Allah selber bezeichnet sich selbst mit dem Begriff Makir. Der Begriff Makr wird erwähnt. Das ist eine Hinterlist, ein Trick. Das bedeutet, das Diesseits ist unter anderem nichts als eine List. Und erwartet, wer so dumm ist, darauf hereinzufallen. Wer also meint, das, was er hier sieht, ist alles und dann kommt nichts. Oder, wie es in einer Überlieferung heißt, der meint, dass Paradies und Hölle nur eine Erzählung sind, hat verloren. Er kann nicht gewinnen. Allein schon, weil er sich nicht danach ausrichtet. Und weil er die Wahrheit der Offenbarung eben leugnet. Das Schwierige ist ja, dass wir diese Dinge jetzt nicht mit unserem Auge sehen, nicht mit unseren Ohren hören, nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und darum scheint es so zu sein, und das ist in unserer Zeit das große Problem des Materialismus, als gäbe es diese Dinge nicht, nur weil wir sie jetzt gerade nicht wahrnehmen. Aber das ist kurz gedacht. Der Punkt ist, dass bereits vielen der Tabi'in, der Nachfolgegeneration der Sahaba, dieses Problem offenkundig wurde. Und es wird überliefert, dass manche in der damaligen Zeit, schlichtweg, es war damals leicht möglich, der Boden war aus Lehm, also aus gestampfter Erde, in vielen Gebieten recht trocken, dass manche der Tabi'in eine Art Grube aushoben, ungefähr so hoch, nicht ganz so hoch, dass es eben zur Versenkung des Körpers reichte, und legten sich auf die rechte Seite in Richtung Qibla blickend, so, als ob sie bereits im Grabe wären. Um sich zu erinnern, wie es sein wird, wenn sie im Grabe sind, um sich an die Auferstehung auch zu erinnern. Weil sie sagten, sonst befürchten wir, dass uns das diesseitige Leben so mit Beschlag nimmt, dass wir daran nicht denken. Es gehört zu den Besonderheiten dieser jenseitigen Welt, dass es keinen Zweifel gibt. Wir sind jetzt im Zweifel. Unser großes Problem besteht darin, dass der Mensch manchmal von Zweifel geprägt wird. Aber genau das ist das größte Problem. Wer einen Zweifel hat, ob das eine Wirklichkeit ist, der zweifelt auch an vielen anderen Dingen. Es ist wichtig festzuhalten, niemand verlangt, auch die Gelehrten verlangen nicht, dass man sich etwas konkret darunter vorstellen kann. Zwar sind diese Beispiele so, dass man sich konkret etwas vorstellen könnte, aber niemand behauptet, dass nur das, was der Einzelne sich vorstellen könnte, die einzige Wahrheit wäre. Nur Tatsache ist, Paradies und Hölle als solches müssen bejaht werden. Es gehört zu den Aqaid, den Grundlagen unserer Religion und nicht nur unserer. Auch die anderen Religionen, die an einen Gott glauben, wir kennen das ja, dass man ganz fest an das Paradies, an die Hölle als existierend und an den Tag des Gerichts glauben muss. Es gehört zu den elementaren Aqaid, wo es heißt, der Iman bil Yawm al-Akhir, das innere völlige Bekennen dass der jüngste Tag stattfinden wird. Es ist wichtig, dass man sich in Abständen, und ich schließe mich da durchaus nicht aus, dass man sich in Abständen hinsetzt und an den jüngsten Tag denkt und an seine eigene Stellung. Denn jetzt ist der Moment, etwas vorherzuschicken. Wenn man erst einmal von Allah in den Zustand des Todes versetzt wurde und in der Barzakhwelt sich befindet, oder wenn der jüngste Tag eben anbricht, gibt es keine Möglichkeit mehr, etwas vorherzuschicken. Es heißt, dann werden diejenigen, die wissen, dass sie übel dran sind, sagen, oh Herr, schicke uns wieder zurück, auf dass wir Gutes tun mögen. Aber es heißt, vor ihnen finden sie eine feste Grenze und hinter sich finden sie eine feste Grenze, die sie nicht überschreiten können. In diesem Sinne möchte ich mit einem kurzen Dua abschließen und bitte darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala es annimmt. Allahumma ya Rabbil Alamin, O Herr der Welten, erhöre unser Dua und lass uns zu denen gehören, die ins Paradies eingehen. O Herr, du lass uns zu denen gehören, die im Schatten deines Thrones sind, am Tage, wo es keinen Schatten gibt, außer dem Schatten deines Thrones. Behüte uns vor dem Feuer der Hölle und lass uns zu denen gehören, die ohne Abrechnung in dein Paradies gelangen. O Herr und Gott, gib uns das Beste der Paradiese, Jannat al-Firdaus. Lass uns in den Genuss der Fürsprache deines Propheten Muhammad s.a.w. kommen. Lass uns zu denen gehören, die an dem Teich al-Hud von dem Wasser trinken dürfen, sodass sie niemals mehr Durst erleiden müssen und dass ihnen die Qual des jüngsten Tages erleichtert wird. Wir bekennen, dass es keine Götter gibt außer dir. Keinen Gott gibt es. La ilaha illa ant. Du bist derjenige, der die Welt in den Händen hält. Du bist derjenige, der über alles bestimmt. Bestimme für uns das Beste. Wir bitten dich um deine Barmherzigkeit, um deren Willen du gesagt hast, meine Barmherzigkeit besiegt meinen Zorn. Wir bitten dich um diese Barmherzigkeit, auf das uns deine Barmherzigkeit erreiche an dem Tag, wo dein Zorn größer ist als alles, was jemals davor und danach kommen wird. Wir bitten dich darum, dass du uns das Beste im Diesseits und Jenseits gibst, dass du uns recht leitest, auf dass wir diese Prüfung, diese Heimsuchung im Diesseits bestehen mögen. Fasallallahumma ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.